Dass es an kulturellen Modellen fehlt, um mit den negativen Unverfügbarkeiten seinen Frieden zu machen, wird in der Spätmoderne, die auf einem besonders anspruchsvollen Modell des selbstbestimmten und erfolgreichen Lebens basiert, schmerzlich spürbar. Wie schwer es uns fällt, die Dissonanzen, Konflikte oder Enttäuschungen auszuhalten, können wir besonders deutlich an dem Geschrei hören, das auf dem Marktplatz der Geschichten entsteht. Der Marktplatz der Geschichten. Dass sich eine gewisse Erschöpfung in Anbetracht aller Narrative, die diskursiv präsentiert und verhandelt werden, ausgebreitet hat, ist auch ein Ergebnis der enormen Konkurrenz, welcher Narrative durch die sozialen Medien und ihren beschleunigenden Netzwerkeffekten ausgesetzt sind. Wer ein erstes halbwegs überzeugendes Einordnungsangebot, einen Take zu einem Sachverhalt anbieten kann, hat für ein Thema erstmal die Deutungshoheit. Diese kann durch einen sinnvolleren, informierteren Take schnell ersetzt werden, was aber wiederum gedankliche Geschmeidigkeit und damit kognitive Arbeit erfordert und nicht zuletzt die Bereitschaft, die eigene Selbsterzählung entsprechend anzupassen. Ein wichtiger Aspekt des Markts der Narrative ist also seine Zeitlichkeit und seine kumulative Entstehung. Narrative und Erzählungen kommen nicht einfach aus dem Nichts, sondern entwickeln sich in einem Prozess. Sie werden geschaffen, angeboten, kultiviert, geteilt, verfestigt, bis sie einen bestimmten Grad an Konsens erreicht haben. Master Stories mit dem größten sozioökonomischen Nutzen für die mächtigste oder die größte Gruppe an Menschen bleiben bestehen, bis ein Gegennarrativ übernimmt. Beispielsweise stellt sich nach Attacken einzelner Täter auf vermeintlich beliebige Menschen immer zunächst die Frage, handelt es sich um einen Extremisten oder einen psychisch kranken Menschen? Die Antwort bestimmt, wie von dem Fall erzählt werden kann und sollte. Als Terroranschlag, als Amoklauf, als Mord. Während Details über den Tathergang in die Nachrichten sickern, das Tatmotiv also noch komplett unbekannt ist, bilden sich dynamisch meist folgende Narrative heraus. Gefahr durch Rechts, Islamismus wird unterschätzt, Cassandra-Narrativ in Form von Regierungskritik oder aber Abschiebepolitik zu lasch, Antagonisierungsnarrativ als Erregungsangebot in Form von Regierungskritik.